Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du bist im Pausenhof und hörst, wie sich Enya und Alina, zwei Mädchen aus der 12. Klasse, über ihre Klassenfahrt nach München unterhalten. Das war eine tolle Woche in München. Findest du nicht auch, Alina? Ja. Und es hätte ruhig noch eine Woche länger dauern können. Am besten hat mir ja der letzte Abend in der Kultfabrik gefallen. Ja, ja, ich weiß schon. Wegen dem Jungen aus Linz. Wie hieß der gleich nochmal? Sebastian heißt er. Und außerdem kommt er nicht aus Linz, sondern aus Graz. Ist ja gut. Dass du aber auch auf der Klassenfahrt in München einen Jungen aus Österreich treffen musstest. Und den ganzen Abend mit ihm getanzt hast. Sowas kann nur dir passieren, Enya. Er hat echt gut ausgesehen. Was ist denn schließlich daraus geworden? Nicht viel. Wollt ihr euch bald wiedersehen? Du sagst, er kommt aus Graz. Das ist doch gar nicht so weit von Salzburg entfernt. Nein, wir haben noch kein Treffen abgemacht. Aber wir chatten auf Facebook. Sag mal, Enya, in welche Klasse geht er eigentlich? Auch in die 12.? Ja, so wie wir auch. Der ist momentan auch mit seiner Matura beschäftigt. Er hat genauso wenig Zeit wie wir. Was ist denn an Pfingsten? Da haben wir 4 ganze Tage keine Schule. Das passt doch. Ja, schon. Aber... Ja, was denn? Das hab ich dir noch gar nicht erzählt, Alina. Ja, also... Das ist so. An dem Samstag, da kommt nämlich der Florian. Sag bloß, hast du immer noch Kontakt zu dem? Ich dachte, seitdem Florian in Wien studiert, wäre alles vorbei. Na ja, wir treffen uns ab und zu mal. Wenn er in den Semesterferien nach Hause kommt und so. Ich war auch mal an einem Wochenende in Wien. Zu seinem Geburtstag. Das hast du mir ja gar nicht erzählt. Was soll ich dir da erzählen, Alina? Ich weiß ja selber nicht, was ich will und wie es mit Florian weitergehen wird. Und die Geschichte mit Sebastian macht alles nur noch komplizierter. Ich fand den Florian immer ganz süß. Ihr zwei habt auch richtig zueinander gepasst. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist alles so schwierig. Und dazu kommt noch die ganze Lernerei für die Schule. Was bin ich froh, wenn die Prüfungen endlich vorbei sind. Ja, ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Mir hängt das auch alles zum Hals raus. So viel wie jetzt habe ich in meiner ganzen Schulzeit nicht gelernt. Übrigens, die Mathearbeit war eine Katastrophe. Was hast du denn für eine Note bekommen? Bei mir lief's auch nicht besser. Es hat gerade für eine 4 gereicht. Das war knapp. Deswegen habe ich mir vorgenommen, alles andere erstmal zu vergessen. und mich auf die Matura zu konzentrieren. Da hast du nun wirklich recht. Ich denke, das wird das Beste sein. Aber Florian ist doch ein ganz süßer, oder? Ach, hör doch auf!